Abschnitt 11 aus Oliver Twist, Band 2 von Charles Dickens, übersetzt von H. Roberts. Diese LibriVox-Aufnahme ist lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. 36. Kapitel. Was sich zwischen Mr. und Mrs. Bumble und Monks bei ihrer nächtlichen Zusammenkunft begab. Es war ein schwüler Sommerabend. Die Wolken, welche den ganzen Tag gedroht hatten, dehnten sich aus zu einer breiteren und dichteren Masse, aus welcher schon dickere Regentropfen herabfielen und schienen ein heftiges Gewitter zu verkünden, als sich Mr. und Mrs. Bumble aus einer der Hauptstraßen der Stadt nach einer kleinen Kolonie zerstreut stehender und verfallener Häuser wendeten, die etwa anderthalb Meilen entfernt sein mochten und in einer sumpfigen Niederung am Themse Ufer erbauet waren. Sie hatten sich beide in schäbige Mäntel eingehüllt, vielleicht sowohl um sich vor dem Regen zu schützen, als um unbemerkt zu bleiben. Mr. Bumble trug eine Laterne, in welcher jedoch kein Licht brannte, und ging ein paar Schritte voran, als hätte er, denn der Weg war schmutzig, seiner Frau den Vorteil verschaffen wollen, in seine breiten Fußtapfen zu treten. Sie schritten in tiefem Stillschweigen dahin. Mr. Bumble sah sich bisweilen um, als wenn er sich hätte überzeugen wollen, ob Mrs. Bumble auch nachfolgte, worauf er ebenso oft, sie hinter sich sehend, seine Schritte wieder beschleunigte. Ihr Bestimmungsort konnte keineswegs ein zweideutiger heißen, denn er war längst als die Wohnung von verrufenem und verwegenem Gesindel bekannt gewesen, das hauptsächlich von Diebstählen und Räubereien lebte. Er war ein Haufen elender Baracken, in deren Mitte am Uferrande ein großes Gebäude stand, das ehemals zu Fabrikgeschäften der einen oder anderen Art gedient und den Hüttenbewohnern umher wahrscheinlich Beschäftigung gegeben hatte. Es war indes seit langer Zeit verfallen und die Ratten, die Würmer und die Feuchtigkeit hatten das Pfahlwerk morsch gemacht, auf welchem es ruhte, so dass schon ein beträchtlicher Teil des Ganzen unter das Wasser gesunken war, während der wankende und über den finsteren Strom hinüber lehnende Rest nur auf eine günstige Gelegenheit zu warten schien, dasselbe Schicksal zu teilen. Vor diesem Gebäude stand das würdige Paar still, als eben das erste Rollen des entfernten Donners vernehmbar wurde und der Regen mit Heftigkeit niederzustürzen anfing. »Es muss hier irgendwo sein«, sagte Bumble auf einen Papierstreifen blickend, den er in der Hand hielt. »Wer da?« ertönte eine Stimme von oben. Bumble blickte empor und sah jemanden aus dem zweiten Stockwerke herunterschauen. »Eine Minute Geduld«, rief die Stimme, »ich werde sogleich bei euch sein.« »Ist das der Mann?« fragte Frau Bumble, und ihr Eheherr nickte bejahend. »Vergiss nicht, was ich dir gesagt habe«, fuhr die Dame fort, »und sprich so wenig als nur irgend möglich, denn du wirst uns sonst gleich verraten.« Mr. Bumble, der an dem Hause mit sehr bänglichen Blicken emporgeschaut hatte, war im Begriff, einige Zweifel auszusprechen, ob es überhaupt redlich sei, noch zu dieser Stunde das Abenteuer zu bestehen, als er durch Monks daran gehindert wurde, der eine kleine Tür öffnete, vor welcher sie standen und ihnen winkte, hineinzutreten. »Geschwind«, rief er ungeduldig und mit dem Fuße stampfend, »haltet mich hier nicht auf!« Frau Bumble, welche anfangs gezögert hatte, ging keck hinein, und ihr Eheherr, der sich schämte oder fürchtete, zurückzubleiben, folgte ihr nach, jedoch offenbar mit großer Unruhe und ohne jene Würde, die ihn sonst stets vornehmlich zu charakterisieren pflegte. »Was zum Teufel standet ihr da draußen und ließet euch nass regnen?« sagte Monks zu ihm, nachdem er die Tür wieder verriegelt hatte. Wir kühlten uns nur ein wenig ab, stotterte Bumble furchtsam umherblickend. Kühltet euch ein wenig ab, entgegnete Monks. Aller Regen, der jemals vom Himmel herabfiel oder noch herabfallen soll, wird nicht so viel höllisches Feuer auslöschen, als ein Mann mit sich umhertragen kann. Glaubt ja nicht, dass ihr euch so leicht abkühlen könnt. Mit diesen angenehmen Worten und mit einem finsteren, stieren Blicke wendete sich Monks zu Frau Bumble, die, obwohl sonst nicht so leicht eingeschüchtert, dennoch die Augen vor ihm auf den Boden heften musste. »Ist dies die Frau?« fragte Monks. »Ja«, antwortete Mr. Bumble eingedenk der Warnung seiner Gattin. »Sie glauben vielleicht, dass Frauen keine Geheimnisse verschweigen können«, nahm Frau Bumble das Wort und blickte dabei Monks wieder dreist und forschend an. »Ich weiß, dass sie allezeit eins verschweigen, bis es an den Tag gekommen ist«, erwiderte Monks verächtlich. »Und was ist das für ein Geheimnis?« fragte Frau Bumble in demselben zuversichtlichen Tone. »Der Verlust ihres guten Namens«, sagte Monks, »und ebenso fürchte ich nicht, dass eine Frau ihr Geheimnis ausschwatzt, wenn das Ausschwatzen dahin führen kann, dass sie gehangen oder deportiert wird. Verstanden?« »Nein«, versetzte die Dame sich ein wenig verfärbend. »Freilich«, sagte Monks spöttisch, »wie könntet ihr mich auch verstehen?« Er blickte die Eheleute halb höhnisch und halb grollend an, winkte ihnen abermals, ihm nachzufolgen, eilte durch das große, jedoch niedrige Zimmer voran und wollte eben eine steile Treppe oder vielmehr Leiter hinaufsteigen, als der helle Glanz eines Blitzes durch die Öffnung herabströmte und ein Donnerschlag folgte, der das gebrechliche Gebäude in seinem Grunde erschütterte. »Hört«, rief er zurückschreckend aus, »hört, wie es prasselt und rollt, als ob es durch tausend Höhlen widerhallte, wo sich die Teufel davor verstecken. Fluch über den Lärmen, ich hasse ihn!« Er schwieg einige Augenblicke, entfernte plötzlich die Hände von seinem Gesicht und Mr. Bumble gewahrte zu seinem unaussprechlichen Schrecken, dass es fast kreideweiß und dass alle seine Züge verzerrt waren. »Ich leide bisweilen an diesen Zufällen«, sagte Monks, die Bestürzung des armen Bankhausmeisters bemerkend. »Und dann und wann werden sie durch den Donner hervorgerufen. Achtet nicht darauf, es ist für diesmal vorüber.« So redend ging er voran, erklimmte die Treppe, verschloss hastig die Fensterläden des Gemachs, in welches er das Ehepaar führte, und ließ eine an einer Linie und einer Rolle an einem der Deckenbalken hängende Laterne herunter, die ein mattes Licht auf einen alten Tisch und drei an denselben gestellte Stühle warf. Als sie sich gesetzt hatten, sagte er, »Je eher wir zur Sache kommen, desto besser ist's für uns alle. Weiß die Frau, worin unser Geschäft besteht?« Die Frage war an Mr. Bumble gerichtet, allein Mrs. Bumble nahm sogleich das Wort und erklärte, dass sie mit dem Zwecke der Zusammenkunft vollkommen bekannt sei. »Er sagte, ihr wäret bei der alten Hexe an dem Abende gewesen, da sie starb, und sie hätte euch etwas anvertraut, das die Mutter des Knaben betraf, den sie nannten«, unterbrach ihn Frau Bumble. »Ja, Sir.« »Die erste Frage«, sagte Monks, »ist die, worin bestand ihre Mitteilung?« »Das ist die zweite Frage«, bemerkte Frau Bumble mit großer Ruhe. »Die erste ist die, was wohl der Preis des Geheimnisses sein mag.« »Wer zum Teufel kann das sagen, ohne zu wissen, worin es besteht?«, lautete Monks Gegenfrage. »Ich bin überzeugt, niemand besser als Sie«, antwortete Frau Bumble, der es, wie ihr Gatte aus hinreichender Erfahrung bezeugen konnte, keineswegs an Herzhaftigkeit gebrach. Sagte Monks bedeutsam und mit einem begierigen und lauernden Forschblicke, Ist denn Geldes Wertes zu erlangen? Vielleicht, oh ja, vielleicht, antwortete Frau Bumble gelassen. Etwas, das man ihr abnahm, fuhr Monks eifrig fort, etwas, das sie trug, etwas, das... Sie tun am besten, wenn sie bieten, unterbrach ihn Frau Bumble. Ich habe schon genug gehört, um gewiss zu sein, dass Sie der Mann sind, für welchen mein Geheimnis Wert hat. Mr. Bumble, den seine bessere Hälfte von dem Geheimnisse noch nicht mehr hatte wissen lassen, als er gleich am Anfange gewusst, horchte diesem Zwiegespräche mit ausgestrecktem Halse und weit aufgerissenen Augen, die er mit unverstelltem Erstaunen bald auf seine Frau, bald auf Monks heftete, und seine Spannung nahm womöglich noch zu, als der Letztere ernstlich nach der Summe fragte, welche für die Offenbarung des Geheimnisses gefordert würde. »Was ist es Ihnen wert?« fragte Frau Bumble ebenso kaltblütig als vorhin. »Kann sein, dass es mir nichts oder dass es mir 20 Pfund wert ist,« erwiderte Monks. »Sprecht und lasst mich eure Forderung wissen.« »Legen Sie noch 5 Pfund zu, geben Sie mir 25 Pfund in Golde,« versetzte Frau Bumble, »und ich sage Ihnen alles, was ich weiß, doch eher nicht.« 25 Pfund, schrief Monks sich zurückbeugend aus. »Ich sprach so deutlich, als ich konnte,« entgegnete Frau Bumble, »und die Summe ist auch nicht bedeutend.« »Die Summe nicht bedeutend für ein erbärmliches Geheimnis, das vielleicht der Rede nicht wert ist, wenn ihr es offenbart habt,« rief Monks ungeduldig aus. »Ein Geheimnis, das seit 12 Jahren oder länger vergessen oder begraben gelegen hat.« »Solche Dinge halten sich gut und verdoppeln gleich gutem Weine häufig ihren Wert durch die Zeit,« bemerkte Frau Bumble fortwährend mit der kalten Entschlossenheit, die sie angenommen hatte. »Und was das betrifft, dass es begraben gelegen, so gibt es Leute, die, soviel wir wissen, noch 12.000 oder 12 Millionen Jahre begraben liegen können und endlich sonderbare Geschichten erzählen werden. »Wie aber, wenn ich für nichts zahle?« fragte Monks bedenklich zögernd. »Sie können mir das Geld leicht wieder abnehmen,« erwiderte die Dame. »Ich bin ja nur eine Frau und allein und ohne Schutz in ihrer abgelegenen Wohnung.« »Weder allein, meine Liebe, noch ohne Schutz,« fiel Mr. Bumble mit vor Angst bebender Stimme ein. »Ich bin auch hier, meine Liebe, und außerdem,« fuhr er zähneklappernd fort, »und außerdem ist Mr. Monks zu sehr Gentleman, um sich auch nur die mindeste Gewalttätigkeit gegen Kirchspielpersonen zu erlauben. Mr. Monks weiß, dass ich nicht mehr in der Blüte der Jahre und der Kraft stehe. Allein er hat gehört, hat ohne Zweifel gehört, mein Schatz, dass ich ein sehr entschlossener Beamter und ungewöhnlich stark bin, wenn ich Veranlassung bekomme, mich zusammenzunehmen. Ich brauche mich nur eben etwas zusammenzunehmen.« Und als Mr. Bumble so sprach, machte er einen trübseligen Versuch, mit trotziger Entschlossenheit nach seiner Laterne zu greifen, und zeigte deutlich durch den in allen seinen Zügen sich malenden Schrecken, wie es allerdings bei ihm nötig war, dass er sich ein wenig oder vielmehr recht sehr zusammennehmen musste, bevor er sich zu einer nur irgend kriegerischen Demonstration herbeiließ, ausgenommen gegen arme oder andere wehrlose Personen. »Du bist ein Narr,« entgegnete ihm seine Ehehälfte, »und kannst nichts Besseres tun, als den Mund halten.« »Und ich werde ihn sogleich darauf schlagen, wenn er nicht leiser spricht,« sagte Monks zornig. »Er ist also euer Mann?« »Ja, mein Mann,« kicherte Frau Bumble der Frage ausweichend. »Ich dachte es, als ihr hereinkamt,« fuhr Monks fort, den zornigen Blick gewahrend, den die Dame ihrem Eheherrn zuwarf. desto besser. Ich trage umso weniger Bedenken, mit Leuten zu unterhandeln, wenn ich finde, dass sie von einem und demselben Willen beseelt sind. Ich meine es ernstlich. Schaut hier. Er zog einen Beutel aus der Tasche, zählte 25 Sovereigns auf den Tisch und schob sie Frau Bumble hin. »Nehmet«, fuhr er fort, »und lasst mich nun hören, was ihr zu erzählen habt, sobald der verwünschte Donnerschlag vorüber ist, der, ich fühl's, gerade über dem Hause loswettern wird.« Sobald das Donnergeroll vorüber war, hob Monks das Gesicht vom Tische empor und beugte sich nach Frau Bumble, um begierig zu hören, was sie sagen würde. Auch das Ehepaar lehnte sich über den kleinen Tisch so, dass die Köpfe von allen dreien sich berührten. Das auf sie gerade herunterfallende matte Licht der hängenden Laterne ließ ihre Gesichter noch bleicher und gespenstischer erscheinen, und sie sahen umso gräulicher aus, da ringsumher die tiefste Finsternis sie umgab. »Als die Frau, die wir die alte Sally nannten, starb«, hub Frau Bumble flüsternd an, »war ich mit ihr allein.« »War niemand dabei?« fragte Monks mit demselben hohlen Geflüster. »Keine Kranke oder Verrückte in einem anderen Bette? Keine Seele, welche hören vielleicht verstehen konnte?« »Wir waren ganz allein«, versicherte Frau Bumble. »Ich und sonst niemand stand an ihrem Bette, als sie im Verscheiden lag. Sie sprach von einer jungen Frauensperson, die einige Jahre zuvor einem Kinde das Leben gegeben hätte, und zwar nicht bloß in demselben Zimmer, sondern auch in demselben Bette, in welchem die Sterbende lag.« »Für wahr«, sagte Monks mit bebender Lippe und über seine Schulter blickend, »Teufel, wie doch die Dinge zuletzt kommen können!« »Das Kind war dasselbe, das Sie ihm gestern Abend nannten«, fuhr Frau Bumble nachlässig nach ihrem Manne hindeutend fort, »und die alte Sally hatte seine Mutter bestohlen.« »Bei ihrer Lebzeit?« fragte Monks. »Nein, als sie gestorben war«, erwiderte Frau Bumble mit einigem Schaudern. »Sie bestahl die Leiche, nachdem dieselbe eine solche geworden war, und was sie hinnahm, war eben das, was die sterbende Mutter in ihren letzten Atemzügen sie gebeten hatte, um des Kindes Willen aufzubewahren.« »Verkaufte sie es?« fiel Monks in der größten Spannung ein. »Hat sie es verkauft? Wo? Wann? An wen? Vor wie langer Zeit?« »Als sie mir mit großer Mühe gesagt hatte, was sie getan, sank sie zurück und starb.« »Und sagte weiter nichts mehr?« rief Monks mit einer Stimme, die nur umso wütiger ertönte, je gewaltsamer er sie zu dämpfen suchte. »Es ist eine Lüge. Ich werde mich nicht hinter das Licht führen lassen. Sie sagte mehr. Ich morde euch beide, wenn ich nicht erfahre, was es war.« »Sie sagte kein Sterbenswörtchen mehr«, entgegnete Frau Bumble, allem Anscheine nach durch Monks Heftigkeit nicht im Mindesten erschreckt, was ihr Mann augenscheinlich in einem desto höheren Grade war. »Sie fasste aber krampfhaft mit der einen halb geschlossenen Hand mein Kleid, und ich fand, als sie tot war und als ich ihre Hand mit Gewalt losmachte, einen schmutzigen Papierstreifen darin.« »Was enthielt er?« unterbrach Monks sich vorbeugend. »Nichts. Es war ein Schein von einem Pfandleiher.« »Worüber? Das will ich Ihnen seinerzeit schon sagen. Ich muss glauben, sie hatte das Geschmeide, über dessen Empfang der Papierstreifen bescheinigte, einige Zeit aufbewahrt, um größeren Gewinn daraus zu ziehen, es sodann verpfändet und dem Pfandleiher jedes Jahr die Zinsen bezahlt, um es wieder einlösen zu können, wenn es etwa zu einer Entdeckung führte. Dies war jedoch nicht geschehen, und sie starb mit dem Scheine in der Hand, der nach einigen Tagen verfallen sein würde, und ich löste das Pfand ein, weil ich glaubte, dereinst noch einmal Nutzen daraus ziehen zu können.« »Wo habt ihr es?« fragte Monks hastig. »Hier ist es«, erwiderte Frau Bumble und warf eilig, als wenn sie froh wäre, sich davon zu befreien, ein kleines ledernes Beutelchen auf den Tisch. Monks bemächtigte sich derselben begierig und öffnete es mit zitternden Händen. Es enthielt ein kleines, goldenes Schloss, in welchem sich zwei Haarlocken und ein einfacher, goldener Trauring fanden. »Auf der Innenseite ist der Name Agnes zu lesen«, sagte Frau Bumble. »Für den Zunamen ist ein Raum offen gelassen und dann folgt das Datum von einem Tage in dem Jahre vor der Geburt des Kindes, was ich erkundet habe.« »Und das ist alles?« fragte Monks nach einer genauen und begierigen Untersuchung des kleinen Beutels. »Ja«, antwortete Frau Bumble, und ihr Eheherr atmete lang und tief, als wenn er sich freute, dass alles vorüber wäre, ohne dass Monks die 25 Pfund zurückforderte. Er fasste jetzt so viel Mut, um endlich den Schweiß abzuwischen, der ihm von Anfang der Unterredung an über Stirn und Wangen hinabgeträufelt war. »Ich weiß nichts von der Geschichte außer dem, was ich mutmaßen kann«, nahm seine Frau nach einem kurzen Stillschweigen wieder das Wort, »und begehre auch nichts zu wissen, denn es ist sicherer. Darf ich Ihnen aber ein paar Fragen vorlegen?« »Das könnt ihr«, sagte Monks mit einiger Verwunderung, »ob ich aber antworte oder nicht, ist eine andere Frage.« »Was ihrer drei macht«, bemerkte Mr. Bumble ein wenig scherzhaft Witziges einschaltend. »War es das, was Sie von mir zu bekommen erwarteten?«, fragte die Dame. »Ja«, erwiderte Monks. »Die zweite Frage?« »Was denken Sie damit zu tun? Kann es gegen mich gebraucht werden?« »Niemals«, sagte Monks, »und auch nicht gegen mich. Seht hier, aber bewegt euch keinen Schritt vorwärts oder euer Leben ist keinen Strohhalm wert.« Er schob bei diesen Worten plötzlich den Tisch zur Seite und öffnete eine große Falltür dicht vor den Füßen Mr. Bumbles, der sich in größter Hast mehrere Schritte zurückzog. »Schaut hinunter«, sagte Monks, die Laterne in die Öffnung hinablassend. »Fürchtet nichts, ich hätte euch sacht genug hinunterschicken können, als ihr darüber saßet, wenn es meine Absicht gewesen wäre.« Frau Bumble trat ermutigt an die Öffnung und sogar ihr Eheherr wagte es, von Neugierde getrieben, dasselbe zu tun. Das vom Regen angeschwollene, trübe Wasser rauschte unten so gewaltig, dass sich alle anderen Töne in seinem Geräusche verloren. Es war an der Stelle vormals eine Wassermühle gewesen, und das Pfahlwerk und die sonstigen Überreste derselben hielten das Wasser nur auf, um seinen Andrang und das Gebrause noch zu verstärken. »Wenn man hier eine Leiche hinunterwürfe, wo würde sie morgen früh sein?« sagte Monks, die Laterne in dem finsteren Schlunde hin und her schwingend. 12 Meilen weit unten im Strome und obendrein in Stücke gerissen«, erwiderte Bumble bei dem bloßen Gedanken zurückbebend. Monks nahm den kleinen Beutel, band ihn fest an ein daliegendes bleiernes Gewicht und warf ihn in das Wasser hinunter. Man hörte, wie er hineinfiel, alle drei sahen einander an und schienen freier zu atmen. Monks verschloss die Falltür wieder. »So«, sagte er, »wenn die See ihre Toten jemals zurückgibt, wie Bücher sagen, dass sie es werde, so wird sie doch ihr Gold und Silber samt jenem Plunder für sich behalten. Wir haben nichts mehr zu sagen und können unserem angenehmen Zusammensein ein Ende machen.« »Allerdings, allerdings«, bemerkte Mr. Bumble mit großer Beeiferung. »Ihr werdet doch aber reinen Mund halten«, sagte Monks mit einem drohenden Blicke, »für eure Frau bin ich nicht besorgt.« »Sie können sich auf mich verlassen, junger Mann«, antwortete Bumble sich unter fortwährenden, unendlich höflichen Verbeugungen der Leiter nähernd, »um jedermanns Willen und Sie wissen auch um meinetwillen, Mr. Monks.« »Ich freue mich, um euretwillen euch so reden zu hören«, entgegnete Monks, »zündet die Laterne an und macht euch fort, so schnell ihr könnt.« Diese Aufforderung kam sehr zur rechten Zeit, denn Mr. Bumble würde, wenn er sich noch einmal verbeugte und noch einen einzigen Schritt zurückgetan hätte, unfehlbar hinuntergestürzt sein. Er zündete seine Laterne an, stieg schweigend hinab und seine Frau folgte ihm. Monks folgte zuletzt, nachdem er einige Augenblicke gehorcht hatte, ob sich auch keine anderen Laute vernehmen ließen als die des Wasser- und Regengeräusches. Sie gingen langsam und vorsichtig durch das Zimmer im Erdgeschosse, denn Monks erschrak über jeden Schatten und Bumble hielt seine Laterne einen Fuß über dem Boden und blickte fortwährend angstvoll nach versteckten Falltüren umher. Monks öffnete ihnen leise die Tür und das Ehepaar trat in die Finsternis hinaus, nachdem es von seinem geheimnisvollen Bekannten durch ein Kopfnicken Abschied genommen hatte. Sobald der Werkhausmeister und seine Gattin fort waren, rief Monks, der einen unüberwindlichen Widerwillen gegen das Alleinsein zu hegen schien, einen Knaben, der irgendwo versteckt gewesen sein musste, befahl ihm, mit der Laterne voranzugehen und kehrte in das Gemach zurück, das er soeben verlassen hatte. Ende von Abschnitt 11. Gelesen von Jos van Aken, Braunschweig, 17. August 2024.